Funk Studiozeit. Heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Eine Welt aus Schein zur Philosophie der Medien. Sie hören eine Sendung von Peter Leusch. Nach Lady Dianas tragischem Unfall kam es zu heftigen Diskussionen über das Verhalten der Sensationspresse, über Medien als Komplizen von Unrecht und Gewalt. Die Debatte wurde auf moralischer Ebene geführt, entlang der Frage, was dürfen Medien und was nicht. Aber es gibt eine andere Dimension des Problems, die bislang kaum erörtert ist. Wie ist es eigentlich um unsere Realitätserfahrung bestellt, wenn Wirklichkeit und Mediendarstellung immer stärker miteinander verquickt sind? Ja, wenn die Medien selber an der Herstellung von Realität beteiligt sind? Das Gladbecker Geiseldrama vor 10 Jahren lieferte dafür eines der bedrückendsten Beispiele. Als der Fluchtwagen mit Verbrechern und Geiseln in der belebten Kölner Innenstadt hielt, waren die Passanten beim Anblick der Pistole verstört in sichere Entfernung zurückgewichen. Nachdem sich aber Reporter mit Kamera und Mikro vor dem Auto aufbauten, näherten sich etliche Menschen, sogar mit Kinderwagen, in seltsamer Sorglosigkeit wieder dem Fahrzeug. Die anwesende Kamera schien die brutale Wirklichkeit in einen harmlosen Spielfilm zu verwandeln, als ob man den Dreharbeiten eines Fernsehkrimis zuschaut. Die skrupellosen Geiselnehmer erhielten die Chance, sich vor laufenden Kameras bei einem Live-Interview in Szene zu setzen. Auf die makabre Reporterfrage, rechnen Sie sich Chancen aus, davonzukommen, richtete einer der beiden die Waffe auf den eigenen Mund und erwiderte mit phrasenhaftem Pathos, ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Er flüchtete sich in die schaurig schöne Rolle eines Hollywood-Gangsters, wobei ihm die umstehenden Zuschauer leibhaftig Deckung vor einer ohnmächtigen Polizei gaben. Aus der jüngeren Mediengeschichte lassen sich auch unblutige Beispiele anführen. Etwa jene Sendereihe, in denen das Fernsehen zerstrittene Personen im Studio zusammenführt und ihre Versöhnung inszeniert. Ist es nur eine vom Erwartungsdruck des Mediums erpresste Versöhnung? Wie tief reicht sie? Wo hört das Gefühl auf? Wo fängt die Show an? Wirklichkeit und Theater, Sein und Schein – Kategorien, die man in der Philosophie immer streng auseinandergehalten hat, geraten in der Welt der Medien durcheinander. Oder vielmehr, sie springen ineinander über, wie auf einem Vexierbild. Diese tendenzielle Ununterscheidbarkeit von Sein und Schein, von Realität und Fiktion, ist das große Thema des französischen Soziologen und Philosophen Jean Baudrillard. Er hat über die Macht der Medien nachgedacht, dabei jedoch vom Begriff der Manipulation Abstand genommen. Das Wort Manipulation mag ich nicht so sehr, denn es bedeutet, dass es da jemand geben würde, der manipuliert. Dass es trotz allem noch ein Subjekt der Macht gibt, das manipuliert. Das Subjekt der Macht, wie das Subjekt der Geschichte oder das des Wissens, sind heute problematisch. Nach meiner Meinung sind die, die zu manipulieren glauben, selber ebenfalls manipuliert. Das heißt, dass die Bilder ein Medium sind, das sich auf sich selber bezieht. In gewisser Weise gibt es niemand mehr, der manipuliert und niemand mehr, der manipuliert wird. Es gibt einen Prozess der Manipulation, der jeden mitreißt in denselben Taumel. Und das gilt, denke ich, selbst für die Leute der Medien oder der Macht, die glauben, die Bilder manipulieren zu können. Sodass, und ich glaube, das ist eine Art objektiver Ironie in unserer Geschichte, sodass es die Bilder sind, die uns alle manipulieren. Natürlich gibt es Bertelsmann und Kirch, Medienkonzerne und Mogule, die auf die Bilderproduktion gewaltigen Einfluss ausüben. Aber Baudrillard hält diese Form von Manipulation nicht für entscheidend. Das Modell des Marionettenspielers, der souverän die Fäden zieht, aber selber außerhalb des Spiels bleibt, verfehlt den modernen Problemstand. Es handelt sich, Baudrillard zufolge, um einen Prozess, der sich verselbstständigt hat, um eine Spirale wechselseitiger Manipulation, wo Täter und Opfer nahezu austauschbare Rollen sind. Denn auch die vermeintlichen Opfer sind Mitakteure in jener Art modernem Bilderkult. Baudrillards These lässt sich am Beispiel der Zuschauer in einem Fernsehstudio konkretisieren. Die Menschen sind leibhaftig dort, aber ihre Wirklichkeit ist nur eine Art Rohstoff für die Bildproduktion. Man hat sie im Studio besonders gruppiert, ausgeleuchtet und zum Klatschen animiert. Ihre Reaktionen werden von Kameras eingefangen, von der Regie ausgewählt und in die Sendung eingearbeitet. Im Grunde sind sie Schauspieler. Sie haben die Rolle all derer zu spielen, die zu Hause vor den Apparaten sitzen. Auf diese Weise holt das Fernsehen den Zuschauer in die Sendung hinein und inszeniert ihn als TV-eigenes Bild. Aber in diesem Geschehen sind die Menschen nicht schlichtweg fremdgesteuert. Sie wirken ebenso sehr aktiv und freiwillig an ihrer Verarbeitung in Bilder mit. Denn die Zuschauer und Studiogäste bemühen sich zwar ganz natürlich zu sein und so zu tun, als ob das Fernsehen gar nicht da wäre. Indes verhalten sie sich völlig künstlich, weil sie den Maßstäben des Mediums entsprechen möchten, weil sie jenes möglichst telegene Bild abgeben wollen, das das Fernsehen und die fernsehende Welt und nicht zuletzt sie selber als fernsehende Menschen von ihnen erwarten. Baudrillard zufolge demonstrieren solche Vorgänge eine Entwicklung mit fatalen Konsequenzen, wie er selbst formuliert. Die Bilder bringen die Wirklichkeit zum Verschwinden. Sie wird ersetzt. Es ist ein Phänomen der Substitution. Es ist sehr viel ernster als das der Entfremdung und der Manipulation. Die Bilder haben den Platz der wirklichen Welt eingenommen. Deren Maßstab für die Wirklichkeit kennen wir nicht mehr. Und wir kennen nicht mehr den Maßstab für die Künstlichkeit der Bilder. In diesem Sinne haben wir uns nicht nur geändert, wir haben uns selber in Bilder verwandelt. Wir selber sind Bildschirm, sind Bilder geworden gegenüber anderen Bildern. Es gibt keinen Punkt mehr, wo der Mensch dem gegenübergestellt ist, was er sieht, was er sagt und so weiter. Der Mensch ist heute unlösbar verbunden mit dieser Vermittlung von allem. Wir sind eine Bildfläche, in der man weder ein Subjekt noch ein Objekt wirklich unterscheiden kann. Welches das andere manipuliert, das weiß man nicht. Die Wirklichkeit, so Baudrillards kulturpessimistisches Fazit, sei untergegangen in einer Flut von Bildern und Zeichen, die nur noch auf sich selber verweisen. Die Welt gleiche heute einem Kosmos fluktuierender Zeichen, einem gigantischen Spiegelkabinett, in dem die Menschen abgeschnitten von jeder authentischen Erfahrung umhertaumeln. Jean Baudrillard, dessen Schriften in 12 Sprachen übersetzt sind, gilt als einer der eigenwilligsten, radikalsten, aber auch umstrittensten Denker der Gegenwart. Er gehört ebenso wie die Philosophen Michel Foucault, Jacques Derrida und Jean-François Lyotard und der Urbanist und Technikkritiker Paul Virilio zu einer Reihe französischer Nachkriegsdenker, die mit neuen Ansätzen und Theorien über Medien und das Informationszeitalter hervorgetreten sind. Das hat innerphilosophische, aber auch kulturpolitische Gründe. In Frankreich ist man technologiefreundlicher als in Deutschland. So hat man die Entwicklung moderner Technologien vorangetrieben und kulturell zu integrieren versucht. Von einer technologischen Spitzenposition erwartet man auch eine kulturelle Selbstbehauptung im Kampf gegen die angloamerikanische Hegemonie. Und tatsächlich kommt den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bei der weiteren Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu. Sie bilden deshalb auch ein Schlüsselthema für die philosophische Reflexion der Gegenwart. Schon 1985 richtete man in Paris, im futuristischen Kulturzentrum Georges Pompidou, eine große Ausstellung zu den neuen Medien aus und betraute, für deutsche Verhältnisse undenkbar, mit Jean-François Lyotard einen Philosophen mit der Konzeption und Leitung des Ganzen. Immaterialien, so lautete der Titel und zugleich die These dieser Ausstellung. Es ist, so erläuterte Lyotard selbst, als hätte man zwischen uns und den Dingen einen Filter gesetzt, einen Schirm von Zahlen. Eine Farbe, ein Ton, ein Stoff, ein Schmerz oder ein Stern kommen zu uns zurück als Zahlen auf Kennkarten von größter Genauigkeit. Die gute alte Materie selbst erreicht uns am Ende als etwas, das in komplizierte Formeln aufgelöst und wieder zusammengesetzt worden ist. Die Kommunikation über Medien verändert das Gesicht der Welt. Immer weniger scheint sie eine stoffliche Welt der Dinge, immer mehr eine Welt der Zeichen, der Immaterialität. Der öffentliche Raum ist von Reklame übersät, der Verkehr und das Zusammenleben durch Zeichen geregelt und die Massenmedien deuten in Wort und Bild die Welt. Zu Recht spricht man von einer Medienrevolution, die vergleichbar ist mit dem Aufkommen der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks. Die aktuelle Herausforderung für die hochentwickelten Gesellschaften besteht, Lyotard zufolge, darin, ein neues Niveau der Naturbeherrschung zu erreichen. Es geht darum, ein immer perfekteres Netz von Information und Organisation über den Erdball zu werfen. Wie Eisenbahn, Auto und Flugzeug über den Raum triumphieren, so verheißen Telekommunikation und elektronische Datenverarbeitung die Überwindung der Zeit. Was die Transportmittel im 19. Jahrhundert begonnen haben, sollen die Informationsmittel im 20. Jahrhundert vollenden. In dieser Hinsicht sind die Verkehrsmittel genauso Medien wie die Verständigungsmittel. Beide gehören gemeinsam in eine, wie Paul Virilio es nennt, Kultur der Beschleunigung. In eine Moderne, die gleichsam von der Erde, von der Materialität abhebt und eine zweite immaterielle Welt erschafft. Ein künstliches Reich aus Zahlen, Zeichen und synthetischen Bildern. Dietmar Kamper, Philosoph an der Freien Universität Berlin, der in seinem eigenen Ansatz danach fragt, wie es angesichts der Macht der medialen Bilder um die menschliche Einbildungskraft bestellt ist, hat die Entwicklung neuer Theorieansätze in Frankreich sehr genau verfolgt. Was lässt sich sagen über die Faszination der Menschen durch die Zeichen, durch die abstrakten Zeichen von den Dingen? Es ist dort irgendetwas geschehen, eine Veränderung, eine radikale Veränderung der menschlichen Begehrensstruktur, die offenbar nicht mehr sich ausrichtet in einem Konsum von Dingen, in einem Konsum von Waren, sondern in einem Konsum von Zeichen befriedigt zu werden. Und dieser vielleicht zunächst ganz unscheinbare Sprung im Weltgebäude, also der Sprung von noch vergleichsweise materiellen Dingen zu immateriellen Dingen, ist der unentwegte Anstoß für die französischen Denker, die man Poststrukturalisten nennt, sich mit den Auswirkungen, mit den Umständen und mit den Auswirkungen dieser Transformation zu beschäftigen. Strukturalismus und Poststrukturalismus bezeichnen philosophische Strömungen, die in Frankreich in den 60er bzw. 70er Jahren entstanden sind und der aktuellen Medienreflexion fruchtbare Gedanken liefern. Mit diesen Denkrichtungen markiert man zugleich die spezifisch philosophischen Gründe, warum sich die Medientheorie in Frankreich stärker als in Deutschland auf gedankliches Neuland gewagt hat. Der Poststrukturalismus bringt für diese Analysen eine wichtige Voraussetzung mit. Er korrigiert grundlegend die traditionelle Abwertung der Sprache in der Philosophie. Die Metaphysik ist immer von der Reinheit des Denkens ausgegangen. Die Sprache gilt ihr nur als ein Arsenal von Zeichen, als ein Werkzeug, über das das Subjekt beliebig verfügt. Der Poststrukturalismus hingegen geht davon aus, dass aus dem amorphen Sein allererst aufgrund der Sprache ein menschliches Bewusstsein und klar unterschiedene Dinge auftauchen. Anders gesagt, die Sprache bringt eine geordnete Welt hervor. Das hat Konsequenzen für eine Theorie der Medien. Die Zeichen und Bilder sind eben kein passiver Spiegel, der die Realität getreu oder verzerrt, wahr oder ideologisch abbildet. Die Sprache der Medien formt vielmehr die Wirklichkeit mit, greift in sie ein und setzt mitunter fest, was überhaupt als wirklich zu gelten hat. Die Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie hat zwar auch in Deutschland stattgefunden, aber in einer anderen Ausrichtung als im Poststrukturalismus, wie Sibylle Krämer, Philosophieprofessorin an der Freien Universität Berlin, erläutert. In einer kontinentalen, europäischen, gar deutschen Tradition wird Sprache immer vorschnell mit ideeller Bedeutung, mit Vorstellungen, die durch Sprache hervorgerufen wird, assoziiert. Demgegenüber die Sprache als ein Lautsystem, gar als ein Schriftsystem, immer wieder ignoriert und marginalisiert wird. Und der Poststrukturalismus und allen voran Derrida hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass nur durch die Materialität der Sprache die symbolischen Funktionen von Sprachlichkeit, nämlich an die Stelle von Dingen treten zu können oder Wissen generationsweise übertragbar zu machen, dass also diese wesentlichen symbolischen Leistungen der Sprache etwas mit ihrer Materialität zu tun haben. Und das ist für Philosophen immer schon eine Verlegenheit. Die Philosophen haben jene Tendenz zur Transzendierung dessen, was gegeben ist, in das, was möglich ist, die sehr schnell dazu führt, zu ignorieren, was wirklich faktisch, real, materiell geschieht, wenn wir Symbole benutzen. In Deutschland denkt man bis heute sehr sprachidealistisch. Das heißt, man überspringt rasch die materiellen Zeichenträger, um sich mit dem Sinn von Äußerungen, mit ihrer Bedeutung, also dem ideellen Gehalt von Zeichen zu befassen. Die Zeichen der Sprache sind aber keineswegs rein immateriell. Sie haben einen materiellen Träger und vor allem, sie bilden ein selbstständiges, symbolisches System. Das hervorragendste Beispiel dafür ist die Schrift. Jacques Derrida stellt deshalb nicht die Lautsprache, sondern die Schrift ins Zentrum seiner Sprachphilosophie. Jedes Dokument, jeder Brief, einmal geschrieben, braucht seinen Verfasser künftig ebenso wenig wie jenen Empfänger, für den das Schriftstück ursprünglich bestimmt war. Ein Brief kann wie eine Flaschenpost in einer späteren Epoche gelesen, immer wieder neu interpretiert und anders verstanden werden. Was der Schreiber ursprünglich sagen wollte oder was der Empfänger erwartet hat, spielt nur eine sekundäre Rolle. Die Schrift, so Derridas philosophische These, manifestiert die relative Unabhängigkeit der Sprache vom menschlichen Subjekt. Und Lyotard verweist in seinem Hauptwerk Der Widerstreit darauf, dass es, anders als die philosophische Logik immer unterstellte, keine universelle Sprache gibt, sondern verschiedene Codes, die nicht bruchlos ineinander übersetzbar sind. Baudrillard schließlich ist derjenige Denker, der Selbstständigkeit der Zeichen am nachdrücklichsten auf dem Feld der Medien nachgegangen ist. In Deutschland hingegen hat man sich wenig mit symbolischen Systemen, seien es sprachliche oder bildliche Zeichen, befasst, sondern ist sofort zum Studium der dargestellten Inhalte übergegangen. So gibt es eine Fülle von Einzeluntersuchungen zum Inhalt bestimmter Fernsehsendungen oder Kinofilmen, um darin offen oder versteckt enthaltene Ideologien aufzudecken. Man hat Medienanalyse als Ideologiekritik betrieben. Hierin gibt es große Verdienste. Aber die Frage, ob und wie mediale Systeme die Formen der menschlichen Erfahrung und die Strukturen der Wirklichkeitserfassung selber betreffen und eventuell verändern, diese grundlegendere Frage wurde ausgelassen. Mit einer großen Ausnahme. Der 1991 verstorbene Philosoph und Schriftsteller Günther Anders hat in seinem Hauptwerk »Die Antiquiertheit des Menschen« am Beispiel von Rundfunk und Fernsehen untersucht, wie die Technik auch die Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster des Menschen beeinflusst und zurichtet. Anders, der im amerikanischen Exil den Beginn des Fernsehzeitalters erlebte, unterzieht dabei nicht einzelne Sendungen oder Filme einer Inhaltskritik, sondern reflektiert, wie das Medium unsere Erfahrung formiert und selber Wirklichkeit erzeugt. Seine frühen Studien zur Macht der Medien sind, so bestätigt der Wiener Philosophiedozent Konrad Liesmann, verblüffend aktuell und empfehlen sich heute für eine zweite Rezeption, wo mit den neuen Informationstechnologien die Fragen noch brisanter geworden sind. Würde das auch unterstreichen, dass diese frühen, sehr frühen Analysen des Fernsehens, vor allem von Günter Anders, die ja schon in den 40er Jahren entstanden sind, wenngleich auch erst 1956 publiziert, dass diese sehr frühen Analysen tatsächlich schon was Fundamentales an diesen neuen Medien getroffen haben. Denn was Anders untersucht, das war ja jenseits allen pädagogischen oder ideologischen Moralisierens über die Medien tatsächlich die Struktur. Die Struktur dieser Medien und wie sich durch diese Medien das Verhältnis des Menschen zur Welt transformiert. Ich glaube, wenngleich auch eine bestimmte, wenn man so will, moralische Emphase bei Anders immer vorhanden ist, dass man seine Texte sehr nüchtern lesen sollte. Und gerade seine Medienanalysen zeigen eben, dass das Fernsehen etwa ein völlig neues Weltverhältnis konstituiert. Ein Weltverhältnis, das im Wesentlichen darin besteht, dass Welt nicht mehr erfahren wird, also nicht mehr sinnlich oder auch intellektuell erfahren wird, sondern dass die Welt ins Wohnzimmer gebracht wird, und zwar in einer sehr seltsamen Zweideutigkeit. Phantome hat Günther Anders die Bilder des Fernsehens genannt, weil sie Zwitterwesen aus Sein und Schein sind, anwesend und abwesend zugleich. In der Tat, verfolgen wir live eine Parlamentsdebatte oder ein Tennismatch im Fernsehen, so erhalten wir nicht lediglich geronnene Abbilder vergangener Ereignisse wie in der Fotografie. Vielmehr wird das wirkliche Geschehen übertragen. Aber es bleibt ungreifbar, weil anderswo. Gegenüber diesen halbpräsenten Phantomen geraten wir in eine zweideutige Gefühlshaltung. Einerseits empören die Bilder vom grauenvollen Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien. Insofern sind wir betroffen, reagieren ernst, moralisch entrüstet. Andererseits verfliegt die moralische Reaktion mit der Leichtigkeit, die Bildern als Bildern eignet. Bilder haben keinen Widerstandscharakter wie unsere unmittelbare Umwelt. Aus ihrem fernen Kontext herübergeworfen, bleiben sie schwerelos und unverbindlich. Insofern reagieren wir im nächsten Moment unernst und konsumieren den entmächtigten Schrecken gleichgültig mit dem Abendbrot. Diese zweideutige Gefühlshaltung muss man sich erst einmal bewusst machen, ohne sogleich ins Moralisieren zu verfallen. Das Fernsehen, schreibt Anders, versetze uns in einen paradoxen, unernsten Ernst. Und es erziehe uns zu einer systematischen Verwechslung von Sein und Schein. Anders hat seine These am Beispiel von Fernsehserien belegt. Allwöchentlich tauchen die Gestalten einer bestimmten Serie in unsere Privatsphäre auf. Sie integrieren sich in unseren Alltag und wir beginnen mit ihnen zu leben. Wir kennen sie, ihre Wünsche und Nöte, ihre Eigenarten, selbst ihr Liebesleben. Sie sind unsere wahren Nachbarn. So ernten die TV-Figuren unsere wirklichen Gefühle, während die tatsächlichen Nachbarn von nebenan zu blassen Schemen verkümmern, vor denen wir uns zurückziehen in die gefühlssättigende Welt der Phantome. Sein und Schein haben ihre Plätze getauscht. Tatsächlich kommt es vor, dass Leute beim Sender anrufen, weil im Fernsehen in der aktuellen Folge der Lindenstraße eine Wohnung frei wird. Anders Reflexionen kritisieren einen anachronistischen Medienbegriff, der gleichwohl immer noch die Diskussion beherrscht. Das herkömmliche Medienverständnis unterstellt eine vorgängige und unabhängige Realität, die dann von den Medien abgebildet und kommentiert wird. Es ginge dann allein um die Frage, ob die Bilder und Berichte der Medien realitätsgetreu sind oder nicht, ob sie Dinge verschweigen, verzerren oder hinzuerfinden. Diese Abbildtheorie vermag jedoch das Verhältnis von Medium und Wirklichkeit nicht mehr ausreichend zu erfassen. Anders schreibt, die Frage, wo die Wirklichkeit aufhöre und der Schein anhebe, ist bereits falsch gestellt. Denn Radio und Bildschirm sind selbst soziale Realitäten von solcher Massivität, dass sie mit den meisten anderen Realitäten von heute den Kampf aufnehmen können. Dass sie, was wirklich ist, wie es wirklich passiert, selbst bestimmen. Günther Anders enthüllt eine verkehrte Welt, in der sich tendenziell die Wirklichkeit nach dem Fernsehen richtet. Seine Belege aus dem Amerika der 40er Jahre kann man leicht ersetzen durch aktuelle Beispiele, vor allem aus der Welt des Sports. Fernsehgesellschaften haben die Übertragungsrechte von Olympischen Spielen aufgekauft und inszenieren die sportlichen Ereignisse ganz nach den Gesetzen und Interessen des Mediums. So gehen die Slalomläufer nicht zu jener Tageszeit an den Start, in der wahrscheinlich die besten Schneeverhältnisse herrschen, sondern vielmehr dann, wenn im TV Tagesablauf mit den höchsten Einschaltquoten und ergo mit den größten Werbeeinnahmen zu rechnen ist. Im Anfang war die Sendung. Für sie geschieht die Welt, pointiert Anders in Abwandlung eines Karl-Kraus-Zitats diese Verkehrung. Die Realität ist nur noch ein Rohstoff, aus dem das Medium eine zweite, eigentliche und sogar höherwertige Wirklichkeit herstellt. Wenn sich jedoch die Wirklichkeit den Gesetzen der Medien anpasst, wenn die Realität sich den Modellen nachbildet, die das Medium im Vorhinein entwirft, dann kann man nicht mehr von Lüge sprechen, wie der Wiener Philosophiedozent Konrad Lissmann erläutert. Anders hat das wunderschön formuliert mit dem Satz, die Lüge hat sich wahrgelogen. Und das scheint mir sehr ein Kerngedanke überhaupt jetzt von medial vermittelter Aneignung von Welt zu sein, der so auch alle Folgemedien, die nach dem Fernsehen im Rahmen unserer modernen Informationstechnologien entstanden sind, trifft, nämlich die Einsicht, dass das Medium nie ein neutraler Vermittler von Wirklichkeit ist, sondern durch jedes neue Medium und durch jedes technische Medium einfach eine ganz eigene und spezifische Art von wirklicher Nichtwirklichkeit oder nicht wirklicher Wirklichkeit entsteht, die für uns aber zum Maßstab für unser Weltverhältnis und für unsere Weltdeutung wird. Dass die Lüge sich wahr lügt, ist eine exakte Definition dessen, was Baudrillard Simulation nennt. Simulation, sein Schlüsselbegriff, meint ein komplexes Ineinander von Sein und Schein, von Wahrheit und Lüge. So wie der Simulant dann eine Krankheit perfekt vortäuscht, wenn er ihre Symptome tatsächlich präsentieren kann, also täuschend echt wirkt, so schaffen es die Medien zunehmend, die Realität ihren Modellen nachzubilden. Wie soll man sich diesen Täuschungszusammenhang konkret vorstellen? Zunächst einmal sind verschiedene Konstellationen zwischen Realem und Imaginärem, zwischen Gegenstand und Bild denkbar. Ein Ferienkatalog zeigt ein Foto der Ägäisinsel Mykonos. Gibt das Foto die Realität der Insel richtig wieder oder hat man eine Baustelle wegretuschiert? In diesem Fall stellt das Bild ein mehr oder weniger getreues Abbild der Wirklichkeit dar. In einem anderen Fall betrachtet man ein Gemälde, das Mykonos heißt. Hier handelt es sich vielleicht um eine reine Fantasie des Malers. Dann ist das Bild realitätsunabhängig, autonom wie in der Kunst. Schließlich ein drittes Beispiel. Und hier wäre man bei Baudrillards Simulation. Bei einem neuerlichen Besuch auf Mykonos stellt man fest, dass der Inselort sich wandelt und immer mehr den Postkartenklischees ähnelt. Mykonos bemüht sich künstlich, besonders echt zu sein. In dieser Übererfüllung aller Kennzeichen einer ägäischen Ferieninsel wird das neue Mykonos tatsächlich noch weißer, noch pittoresker, noch echter, ja buchstäblich noch griechischer als das alte je gewesen ist. Simulation schafft eine verkehrte Welt. Das Klischee triumphiert über die Wirklichkeit, das Abbild über seinen Gegenstand. Die Realität hat sich dem touristischen Modell unterworfen. Das Beispiel steht keineswegs allein. Auch hierzulande programmiert man sogenannte Erlebniszonen in die Innenstädte hinein. Und manche Orte legen sich einen historischen Kern zu, der mit seinen künstlich angelegten Traditionselementen an eine Vergangenheit erinnert, die nie gewesen ist. Dergestalt gleichen Teile der Umwelt einem aufgeklappten Fernsehschirm, der gleichsam begehbar geworden ist. Die totale Simulation meint einen Triumph der Zeichen über das Reale. In der gesamten philosophischen Tradition ging man immer davon aus, dass Zeichen, Begriffe und auch Bilder etwas repräsentieren, was einer anderen Ordnung angehört als sie selber, der Ordnung des Realen. Genau diese Repräsentation, so Baudrillards nihilistische Diagnose, sei zerbrochen. Die Zeichen seien leer. Sie bezeichneten nichts mehr, sondern verwiesen nur noch aufeinander, so wie die eine Mode auf die andere Folge und beide sich nur noch durch ihren Unterschied definierten. Darunter gähne ein Abgrund an Beliebigkeit. Baudrillard behauptet, dass sich die Kultur in ein großes Als-ob, in ein gigantisches Schmierentheater verwandelt habe. In der Kultur geht es demnach zu wie in einer Talkshow, wo jede Äußerung nur Programmfutter darstellt und im Übrigen dem Sprecher zur Selbstdarstellung dient. So wie es der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan pointiert hat. The medium is the message. Das Medium ist die Botschaft. Jeder Satz, egal welchen Inhalts, der in einer Talkshow geäußert wird, sagt gleichsam nur noch, die Talkshow läuft. Darüber hinaus bedeutet er nichts. Baudrillards Simulationstheorie ist keine Kritik der Medien im engeren Sinne, sondern eine nihilistische Philosophie der Kultur im Ganzen. Friedrich Nietzsche diagnostizierte vor über 100 Jahren die Heraufkunft des Nihilismus. Nihilismus, so Nietzsches Definition, bedeutet, dass die obersten Werte sich entwerten. Also dass die Ideen des Wahren und des Guten, das Fundament der wissenschaftlichen Erkenntnis, ebenso wie die ethische Basis menschlichen Handelns, sich auflösen. Baudrillards Diagnose behauptet ein gegenüber Nietzsche fortgeschrittenes Stadium des Nihilismus. Die Gegenwart habe unter der Herrschaft der Zeichen sogar ihr Realitätsprinzip eingebüßt. Agonie des Realen heißt einer von Baudrillards Aufsätzen. Unter dem Absterben der Realität versteht Baudrillard, dass die Menschen in einer von Bildern überfluteten, von Informations- und Kommunikationstechnologien durchdrungenen Welt ihren unmittelbaren Erfahrungszusammenhang verloren hätten, sodass sie nicht mehr verlässlich darüber urteilen könnten, was wirklich ist und was nicht. Vor lauter Bildern und Zeichen werde das Wirkliche selbst immer unwirklicher, immer künstlicher. Die Wirklichkeit verschwinde gleichsam hinter ihrem eigenen Bild. Der Berliner Soziologe und Philosoph Dietmar Kamper erläutert Baudrillards These vom Wirklichkeitsverlust des modernen Menschen. Also die Menschen haben sich bereits dermaßen an diese simulierte Welt gewöhnt, dass sie gar nicht bemerkt haben, dass sie die andere verloren haben. Die ist verschwunden, die hat sich aufgelöst. Die Simulacra sind also so betrachtet so etwas wie der letzte Halt, an dem man festklebt, damit man noch irgendwas hat, weil eine Erfahrung einer wirklichen Welt für die Menschen in der fortgeschrittenen Zivilisation gar nicht mehr gelingt und nicht mehr möglich ist. Die merken aber auch nicht mehr, dass ihnen was Entscheidendes fehlt. Sie haben also genug. Da ist der Sprung also schon eingetreten, dass man von den Dingen auf die Bilder von den Dingen, von den Körpern auf die Bilder von den Körpern umgeschaltet hat. Die Täuschung der Menschen sei so perfekt, ihre Entfremdung so total, dass sie selber gar nichts mehr davon verspürten. Baudrillards pessimistisches Fazit ähnelt demjenigen Adornos, der den Begriff der Kulturindustrie prägte und sie als eine geschlossene Welt kritisierte. Aber während Adorno trotz aller Ohnmacht an der menschlichen Subjektivität festhielt, ihrer Sensibilität, ihrem Ausdruck in der Kunst und einer selbstkritisch gewordenen Vernunft, hat Baudrillard den Glauben an den Menschen völlig aufgegeben. Stattdessen hat er sich dem Objekt zugewandt, mit der ebenso tröstlichen wie fatalen Hoffnung, dass die Dinge sich immer wieder dem Projekt einer perfekten künstlichen Welt entwinden. Widerstand der Dinge meint hierbei nichts Absichtliches, sondern einfach, dass sie sich aus materieller Trägheit, gleichsam aus Gleichgültigkeit, querlegen und so den Selbstverschluss des Systems sabotieren. Der Querstand der Dinge korrespondiert in Baudrillards Augen dem Status von überintegrierten Systemen. Denn bei einem bestimmten Sättigungsgrad neigen Systeme dazu, selber Störungen in ihrem Innern hervorzurufen. Baudrillard hat zuletzt interessante Hypothesen zu dem Zusammenhang von hochkomplexen Systemen und dem Auftauchen neuer Viren in verschiedenen Bereichen vorgelegt. Sex, Geld und Information, schreibt er über den Wahn der Moderne, müssen frei zirkulieren. Information bedeutet, dass alles Symbolische, dass alle Inhalte kompatibel, austauschbar und ineinander überführbar gemacht werden. Das Prinzip universeller Kommunikation und ihr Träger, die Informationstechnologie, implizieren hingegen einen Zwang zur Gleichheit, der einen Ausschluss von Andersheit, Fremdheit und Differenz bedeutet. Das ausgeschlossene, ungelittene Andere kehrt jedoch als Bösartigkeit im System wieder, als Computervirus. Mit entsprechender Argumentation hat Baudrillard Krebs und AIDS als Rache der Körper gegen noch mehr genetische Kontrolle und sexuelle Promiskuität interpretiert. Natürlich sind solche Hypothesen nicht im wissenschaftlichen Sinne beweisbar. Sie demonstrieren Baudrillards Stärken wie Schwächen gleichermaßen. Seinen spekulativen Sinn für mögliche Zusammenhänge, aber auch seine wilde Reflexion, die vom Schwung der Analogien zu anderen Bereichen fortgetrieben wird, wo die Analyse ins Detail gehen müsste. Wie sieht Baudrillard heute selbst seine Position und seine Generalthese von der totalen Herrschaft der Simulation? Ich hab's ein bisschen satt mit dieser Simulation und mit diesen Simulakren. Da habe ich so was anderes, ich meine, was sich der Simulation entgegensetzt, also die Alternative, wenn es eine gibt, wenn es welche gibt, wäre die Illusion. Und um über die Simulation hinauszugehen, wäre gar nicht der Rückzug, sehnsüchtiger Rückzug nach den alten Werten, nicht nach dem Realen, nach dem Wirklichen, sondern weiter hinüber nach der Illusion. Illusion im Sinne der radikalen Illusion der Welt. Also der Schein, dieses große Spiel ist auch das Spiel der Erscheinung und der Verschwindung. Illusion bedeutet literal ins Spiel setzen. Diese Illusion ist unerträglich im Grunde, ist gefährlich. Um dieser Illusion zu entwischen, haben wir Simulakren, Simulation. Wir versuchen, die Welt zu materialisieren, zu realisieren, um der Illusion zu entwischen. Und wir realisieren diese Welt durch Technik, Wissenschaft und so weiter. Und das alles ist Simulation. Aber dieses große Spiel, das steht noch da. Ich meine, die Illusion, auch die Verführung, die sind unzerstörbar. Darum bin ich nicht pessimistisch. Nietzsche, bei dem Baudrillard hier Anschluss sucht, dichtete: Weltspiel, das Herrische, mischt Sein und Schein. Das ewig Närrische mischt uns hinein. Nach dem Ende der Metaphysik ist die Welt abgründig und wahrheitslos geworden. Denn die Idee der Wahrheit, die Annahme, dass man den Streit der Interpretationen und das Spiel der Zeichen hintergehen könnte, diese Vorstellung ist vielleicht selbst nur ein Simulakrum, ein Trugbild. Der Triumph der Zeichen wäre somit unwiderruflich. Das hat ein anderer poststrukturalistischer Denker, Jacques Derrida, herausgearbeitet. Baudrillard zieht allerdings radikalere Konsequenzen und tritt mit erklärter Absicht die Flucht nach vorn an. In einer Kultur der Beschleunigung sei Theorie als Darstellung von Phänomenen und als Kritik mit feststehenden Maßstäben obsolet geworden. Theorie, so Baudrillard, habe eine Chance nur als Herausforderung des Realen, wenn sie sich mimetisch verhält und genauso beschleunigt wie der Lauf der Dinge, den sie erfassen will. Herausfordern will Baudrillard auch den Leser, ihn provozieren, mitziehen und verführen. Tatsächlich jagen sich aber seine Untergangsthesen in einem Tempo, das keine Zeit mehr zum Nachdenken bleibt. So zieht er den Leser mit in jenen Strudel des Nichts, den er doch als Sog der Simulation anprangert. Baudrillard springt immer wieder aus seinen brillanten Einzelanalysen hinüber in globale Bankrotterklärungen der abendländischen Tradition. Aufgrund dieser Totalisierung gerät die scharfsinnige Analyse zu einem undifferenzierten Gesamturteil. Ein Einwand, den zum Beispiel auch der Publizist Thomas Schmidt gegen Baudrillard erhebt. Wenn er versucht, Ideen, die er hat, zu applizieren bei bestimmten Ereignissen, dann geht es mir immer zu sehr auf. Dann geht es hundertprozentig seine Idee auf. Dann ist sozusagen rückstandslos seine Idee verwirklicht in dem, was da nun gerade medial oder sonst wie geschehen ist. Das ist, glaube ich, eine Schwäche. Also wie insgesamt eher eine Tugend, glaube ich, etwas vernachlässigt, nämlich die Tugend, dass man, wenn man eine These aufstellt, immer bemüht sein muss, die Gegenthese stark zu machen. Das tut er fast gar nicht, zumindest in den letzten Jahren. Und das finde ich schade, weil ich würde gern was von Baudrillard lesen, warum es die Wirklichkeit doch gibt. Günther Anders ist im Ergebnis genauso pessimistisch wie Baudrillard. Aber er ist gründlicher in der Analyse. Hartnäckig durchforscht er die Medienerfahrung des Subjekts auf der Suche nach Widerstandsmöglichkeiten gegen die Kulturindustrie. Aber er findet nur weitere Indizien für die Deformation von Erfahrung und Urteilsfähigkeit. Das Fernsehen dulde keine Authentizität. Es zwinge jeden Gegenstand in eine falsche und distanzlose Nähe. Es verbiedere die Welt. Gesendet wird eine aufbereitete und vorverdaute Wirklichkeit, die nicht mehr erfahren, sondern nur noch konsumiert werden soll. Wir werden maschinell infantilisiert, schreibt Anders. Modell der Sinnesaufnahme ist heute weder, wie in der griechischen Tradition das Sehen, noch wie in der jüdisch-christlichen Tradition das Hören, sondern das Essen. Wir sind in eine industrielle Oralphase hineinlaviert worden, in der der Kulturbrei glatt hinuntergeht. Konrad Liessmann widerspricht dieser radikalen Kritik mit dem Hinweis, dass dem Menschen heute eine durchaus kritische Gewöhnung an die Medienwelt gelungen sei. Denn dasjenige, was uns, denke ich, von den Analysen von Günther Anders unterscheidet, das sind nicht zuletzt diese 40 Jahre, in denen wir es gelernt haben, mit dieser nur noch durch das Bild vermittelten und nur noch im Bild existierenden Wirklichkeit zu leben. Das heißt, unsere, wenn man so sagen will, erkenntnistheoretische Grundannahme, die wir verinnerlicht haben, ohne sie explizit zu reflektieren, ist ja ohnehin die, dass dasjenige, was uns nicht über ein Bild und über ein technisches Medium vermittelt ist, ohnehin nicht existiert. Das heißt, wir bestätigen so auf der einen Seite ganz, ganz prinzipiell in unserer alltäglichen Umgangsweise mit den Medien die Thesen von Günther Anders, durch unsere praktische Art und Weise damit umzugehen, widerlegen wir sie aber auch in gewisser Weise, nämlich in der Weise, dass das, was Anders vermutet hat, was eintreten müsste, nämlich ein Gefühl des völligen Weltverlustes und der absoluten Antiquiertheit, etwa unserer Fähigkeit, Welt tatsächlich wahrzunehmen, dass dieses Gefühl also nicht da ist, sondern noch sehr selten aufflackert. Anders selbst hat seinen totalen Pessimismus gegenüber den Medien relativiert. Der Holocaust-Film zum Beispiel habe viele Deutsche für die Nazi-Verbrechen sensibilisiert. Und die freizügige Berichterstattung aus Vietnam habe die Antikriegsproteste gestärkt und mitgeholfen, dass dieser Krieg beendet wurde. Politiker und Militärs haben daraus ebenfalls ihre Lehren gezogen und im Golfkrieg wieder die Zensur eingeführt. Ein Beweis ex negativo, dass Medien nicht nur von der Wirklichkeit wegführen, sondern an anderer Stelle durchaus Realität in kritischer Weise nahebringen können. Günther Anders hatte in seinen Analysen nur Rundfunk und Fernsehen im Visier. Mit den neuen Informationstechnologien radikalisiert sich die Problematik. Computer simulieren sogenannte virtuelle Realitäten und ermöglichen uns in diesen künstlichen Welten eine quasi sinnliche Erfahrung. Wiederum hinkt die akademische Philosophie der gedanklichen Bewältigung dieser neuartigen Phänomene hinterher. Nur wenige stellen sich den Fragen. Dazu gehört Sibylle Krämer. Sie lehrt Philosophie an der Berliner Freien Universität. Es ist heute möglich, etwa Bildschirme zu entwickeln, die die Größe einer Brille nicht überschreiten. Geplant ist sogar, sie so zu verkleinern, dass sie unmittelbar wie Kontaktlinsen dem Auge implantierbar wären. Wenn das aber der Fall ist, ist für den Benutzer einer solchen stereoskopisches Sehen ermöglichenden künstlichen Brille, ist für den Benutzer keine symbolische Differenz mehr zu treffen. Um es nochmal anders zu sagen, es gibt Institutionen, die uns immer, wenn wir dem Symbolischen begegnen, klar machen, dass hier ein symbolischer Raum sich auftut, der sich vom Raum unserer leiblichen Präsenz wohl zu unterscheiden hat, so wie wir eben im Theaterstück nicht eingreifen dürfen und diese ganze Institution über diese symbolische Differenz definiert ist. Wenn aber diese Miniaturisierung fortschreitet, ist es im Grunde genommen möglich, eine symbolische Welt einem Beobachter in einer Weise jetzt tatsächlich nahe zu bringen, auf den Leib zu bringen, als ein Komplex von sinnlichen Merkmalen wirklich ihm leiblich nahe zu bringen, dass eine unmittelbare Unterscheidung zwischen dem, was wirklich und dem, was nur symbolisch ist, nicht mehr zu treffen ist. Wir können uns auch am Stein in der virtuellen Welt, der wohlgemerkt nicht physisch präsent ist, die Füße faktisch stoßen. Und das ist das Neue, sinnliche Erfahrung, bisher vorbehalten der Begegnung mit dem Realen, wird künstlich provozierbar. Gibt es dann noch einen Unterschied zwischen Sein und Schein? Und wie ist das Verhältnis von Wahrheit und sinnlicher Erfahrung? Alte philosophische Fragen werden im informationstechnologischen Zeitalter auf neue Weise aktuell. Auch wenn Monitorbrille, Datenhelm und virtuelle Welten noch nicht für den Heimcomputer angeboten werden, ihre Einführung ist absehbar, ihre Konsequenzen aber sind es nicht. Eine intellektuelle Bewältigung der neuen Technologien hat bisher allenfalls ansatzweise stattgefunden. Ihre Rückwirkungen auf das Welt- und Selbstverständnis des Menschen sind kaum diskutiert. Und wenn sich Philosophen überhaupt beteiligen, so meist in kulturpessimistischer Tonlage. Sibylle Krämer warnt jedoch davor, einseitig die Gefahren und negativen Aspekte der neuen Medien und ihrer informationstechnologischen Basis hervorzuheben. Es gibt auch noch eine andere Seite. Zum Beispiel entwickelt der Computer Visualisierungsstrategien, sie sind heute bekannt als fraktale Geometrie zum Beispiel, indem es zum ersten Mal möglich ist, dass das, was bisher nur formal notierbar war, jetzt auch visuell, sinnlich, anschaulich dargestellt werden können. Also jene große Weichenstellung der Neuzeit und der Moderne, dass die Formel, jedenfalls in der Wissenschaft, die Bilder ablösten und fortan nur als Wissen galt, was im Prinzip formal und nicht mehr nur bildlich darstellbar war. Diese große Weichenstellung scheint doch nun revidierbar. Zum ersten Mal zumindest versichern das die Mathematiker, die sich mit der fraktalen Geometrie befassen, scheint die Anschauung selber wieder zu einer Quelle von Erkenntnis werden zu können. Und das Medium, um so etwas zu erreichen, ist der Computer. Kurzum, was ich also damit andeuten möchte, ist, der Computer ist nicht nur ein Medium, das wir kulturkritisch bedenken sollten, sondern ich glaube, er birgt auch Potenzen, die und von denen es gerade die Aufgabe der Philosophie wäre, diese Potenzen auf ihre Möglichkeiten hin zu befragen und auch Visionen zu entwickeln über ein solches emanzipierendes Umgehen mit diesem neuen Medium. Die Renaissance des Bildes, die zweite Anschaulichkeit via Medien, ist allerdings näher zu befragen. Denn es handelt sich nicht mehr um Bilder im Sinne der klassischen Ästhetik, die man in Ruhe betrachten, verarbeiten und mit denen man sich auseinandersetzen kann. Die Fernsehschirme und Monitore präsentieren nervöse, flüchtige Gebilde, die der allgemeinen Beweglichkeit und Unrast des modernen Lebens entsprechen. Der Kinofilm fußt noch auf dem statischen Bild der Fotografie. Er arbeitet mit vollständigen Bildern, die in eine synchrone Bewegung versetzt werden, sodass das träge Auge den Schein von Bewegung wahrnimmt. Fernsehbilder hingegen werden streng genommen gar nicht gesehen, sondern abgetastet, so wie die TV-Kamera die Helligkeitswerte des Gegenstandes einfängt und die Bildröhre sie zeilenweise auf den Schirm projiziert. Fernsehend arbeiten die Augen wie Tentakeln, die eine Bilderschrift entlangfahren. Denn das TV-Bild, das ständig zerfällt und wieder aufgebaut werden muss, bindet das Auge. Es wirkt wie ein Vakuum, das den Blick ansaugt. Deshalb verführt das Fernsehen zum Glotzen. Der Blick klebt am Bild, zu dem das Subjekt kaum mehr einen Abstand ausbilden kann. Auch der Computermonitor baut sein Bild aus Punkten auf. Im Grunde existiert es nur in einer permanenten Schwebe von Auflösung und Neuzusammensetzung. Aber Bilder, die dermaßen schnell erscheinen und wieder verschwinden, dringen nicht mehr ins Gedächtnis ein. Sie okkupieren die Wahrnehmung übermäßig zu Ungunsten der Erinnerung. Der französische Medientheoretiker Luc Evard vermutet deshalb, dass die Medienbilder das Gleichgewicht zwischen Wahrnehmung und Gedächtnis, zwischen Sehen und Erinnern empfindlich stören. Unter der Masse der flüchtigen Bilder droht das kulturelle Gedächtnis zu veröden. Auf der anderen Seite bieten die Bilder, obgleich sie selber ephemer und flüchtig sind, stets den glänzenden Schein einer perfekten Gestalt und einer erfüllten Gegenwart. Auf Kosten von Geschichte und historischem Bewusstsein suggerieren sie ein ewiges Hier und Jetzt. Und darin, vermutet Dietmar Kamper, liegt ihre große Verführungskraft. Man könnte also sagen, die Menschen haben was davon, wenn sie Bilder statt der Dinge wählen. Erstens vergessen sie ihre Sterblichkeit, sie vergessen ihre Gebrechlichkeit, sie haben plötzlich Zugang zu einer perfektiblen, zu einer Welt der Vervollkommnung. Und ich denke, das geht nur mit den Bildern, das geht mit den Körpern nicht. Die Körper haben immer noch ihre Geschichte, sie haben ihre Krankheiten, sie sind nicht vollständig in Besitz zu nehmen. Wenn es aber gelingt, statt der Körper die Bilder von den Körpern zu wählen, auch für das eigene Begehren, dann könnte es den Anschein haben, als wäre die menschliche Entwicklung dort zu befrieden. Diese Kräfte der Fantasie und der Simulation, die korrespondieren mit einer Grundtendenz der Gesellschaft, also so etwas wie eine vollständige Insel auszubilden. Jeder Mensch ist eine absolute getrennte Insel von jedem anderen und hat die Welt nur noch als Bild bei sich. Und auch die anderen Menschen nur noch als Bilder bei sich und sogar seinen eigenen Körper nur noch als Bild vermittelt über einen Bildschirm bei sich. Die Welt ist unvollkommen und fehlerhaft. So versucht der Mensch, sie zu verbessern. Träume von Vollkommenheit haben die Menschheitsgeschichte vorangetrieben. Immer schon haben die Menschen gegen die Mängel ihrer Kreatürlichkeit gearbeitet. Kultur und Zivilisation sind daraus entstanden. Ausdruck der Arbeit des Menschen an sich selbst. Das heißt aber auch gegen sich selbst, gegen die Natur. Ist die Hingabe an die Bilder nicht eine Form, die Sterblichkeit zu verdrängen und das Leben zu verneinen, indem man ihm die perfekten Bilder des Films und der Reklame vorzieht? Jean-François Lyotard vermutet ebenso wie Dietmar Kamper, dass die Tendenz des Zivilisationsprozesses dahin geht, sich von den irdischen Lebensbedingungen zu befreien. Vor allem der Körper in seiner Hinfälligkeit und Vergänglichkeit ist dabei ein Hindernis. Die Medien hingegen mit der Perfektion ihrer Bilder verheißen eine andere Realität, die den materiellen Beschränkungen nicht unterliegt. Und so begehrt der Mensch heute die anderen und sich selbst als Bild. Der moderne Bilderkult macht jedoch einsam. Schon 1956 schrieb Günther Anders provozierend, die zentrale Funktion der Wohnung werde es nun sein, den Bildschirm für die Außenwelt zu enthalten. Heute ist die Wohnung mit den Geräten der audiovisuellen Technik und dem Computer zum privaten Terminal für den Kontakt nach außen geworden. Jedem seine Kapsel, polemisiert Baudrillard. Die zentrale Frage lautet heute, ist man angeschlossen oder nicht? Fernseher, Telefon, Computer sind die modernen Nabelschnüre der Welt. Allenthalben sind die Menschen aufgefordert, technisch miteinander zu kommunizieren. Und sie scheinen es selber zu wollen, auch wenn sie sich nichts zu sagen haben. Eine Lust am Austausch um des Austauschs willen. Diese Lust an der Kommunikation entspricht den fortgeschrittenen Informationstechnologien. Alles wird miteinander vermittelt, alles soll, technisch gesprochen, kompatibel sein. Lyotard befürchtet, dass die Vielfalt der Diskurse gleichgeschaltet wird im Netz austauschbarer Einheiten. Sprache wird reduziert gemäß einer Kommunikationsideologie, die erklärt, was nicht übersetzbar ist, hat keinen Wert und ist sinnlos. Die Medien dulden nichts Sperriges, nichts Fremdbleibendes und vor allem kein Schweigen. Aber die menschliche Sprache empfängt und erneuert ihre Ausdruckskraft gerade auch aus den zunächst Unverständlichen, den Paradoxien, der Poesie und aus der Stille. Eine Welt aus Schein zur Philosophie der Medien. Sie hörten eine Sendung von Peter Leusch. Die sich heute mit dem Klavierschaffen dieses Meisters beschäftigte, zu Ende. Manuskript Ulrich Matthäus.